sind die Farben blau und weiß. Jetzt sind sie sterben, wir gehen nicht auf. Bleib nicht still, lang weiter ohne Wege gehen. Wir gehen nicht auf, bleib nicht still, lang weiter. Komm mit uns in die Zeit. Wir geben nicht auf.